27. Januar jährt sich zum 10. Mal der Holocaust-Gedenktag. Ist dieser Holocaust-Gedenktag ein Tag, den wir besonders begehen sollten? Also sollte es Rituale geben für diesen Tag oder ist das nur ein Tag, der zum Nachdenken anregt? Nein, ehrlich gesagt, es kotzt mich an. Betrug, Lüge, ist das, was diese jungen Menschen mitnehmen sollen von ihren Vorbildern und Idolen? In was für einer Welt leben wir eigentlich, in der der Betrüger, und es geht auch um Milliarden in diesem Geschäft, weitermachen kann, als wäre nichts passiert? Es widert mich an.